Wir gehen brauchen nichts mehr, weil wir ja gar noch nicht richtig wissen, weißt, ob wir schon bald wieder fortgehen. Oder könnt ihr noch posten? Nein, wir gehen auch nicht mehr. Ah,